22 Uhr. Figaro am Abend. In wenigen Tagen am 20. Januar wäre Manfred von Ardenne 100 Jahre alt geworden. Er verfügte nicht über eine klassische akademische Ausbildung, doch er veränderte die Welt mit seinen Erfindungen. Wer war dieser Mann, dem es gelang, sich mit seinen Forschungsarbeiten in drei Diktaturen erfolgreich zu etablieren? Hallo? Sie haben Lust, sich zu informieren oder sich unterhalten zu lassen und schalten Ihr Radio ein. Sie hören, was Sie wollen. Und wer hat die Dreifachradioröhre erfunden, damit Sie im Radio etwas hören können? Oder Sie kommen nach Hause und schalten Ihren Fernsehapparat ein. Und wer hat die Elektronenstrahlröhre erfunden, damit Ihr Fernsehapparat überhaupt funktioniert? Und stellen Sie sich vor, Sie schauen durch ein Elektronenmikroskop. Und was sehen Sie da? Winzige Elektronen, die um einen Atomkern herumsausen. Sie wissen schon, wer dieses Elektronenmikroskop erfunden hat. Sie kennen doch die grünen Punkte auf dem Bildschirm eines Flugzeugradars. Wissen Sie, wer das erfunden hat? 5 Sekunden, nur noch 4. Vorsicht, 3, jetzt wird's gefährlich. 2, sogar lebensgefährlich. 1, 0. Er baut einen Teilchenbeschleuniger und einen Isotopentrenner. Mit dem Isotopentrenner erzeugt er das radioaktive Uranisotop 235 für eine Atombombe. Jetzt kommt er, jetzt hören Sie den. Das war der Ton. Das war der Ton der neuen Zeit. Manfred von Ardenne. Karriere eines Wissenschaftlers. Feature von Paul Kohl. Über 600 Patente hat er in seinem Forscherleben angemeldet. Manfred Baron von Ardenne. Geboren am 20. Januar 1907 in Hamburg. Im Alter von 7 Jahren zieht er zusammen mit seinen Eltern nach Berlin um. Seine Erfindungen stellt er in den Dienst dreier Diktaturen. Des Nationalsozialismus, des Stalinismus und der DDR. Den Ursprung, die Quelle des leidenschaftlichen Interesses für die Naturwissenschaften in der Jugend war das Handeln eines kinderfreundlichen Wetterwachtes, als ich 10 Jahre war. Er ließ mich hören im Kopfhörer die Funksignale des 1000 Kilometer entfernten Funksenders Eiffelturm. Das machte mir einen so starken Eindruck, dass ich mich also ganz leidenschaftlich von diesem Tage an für die Radiotechnik, heute heißt es Elektronik, zu interessieren begann. Das hatte die Folge, dass in der Schule man in den Fächern Physik, Chemie, Mathematik sehr hoch stieg, also meist sehr, sehr gut, und aber in den anderen Fächern außerordentlich schlecht wurde. Also Deutsch, ich habe inzwischen zwar 30 Bücher geschrieben, aber mangelhaft und die Sprachen furchtbar schlecht und so weiter. Und das führte sogar zu einem sogenannten Sitzenbleiben. Und ich ging dann mit Primareife von der Schule ab. In der Rumpelkammer der elterlichen Wohnung richtet er sein erstes Laboratorium ein. Und in diese Kammer baute ich nur alles ein, was ich für unsere technischen Versuche brauchte. Und dann war damals eine Zeit, wo Heeresgeräte vom Ersten Weltkrieg im Handel waren, billig im Handel waren und erworben werden konnten. Und das tat ich und die baute ich dann ein in meine Geräte. Bald wird die ganze Wohnung zum Experimentierfeld. Besucher, Tanten und Onkel erhalten kräftige elektrische Schläge, wenn sie die Messingtürklinken berühren. Explosionen in der Rumpelkammer erschrecken die Familie. Die Eltern lassen ihn gewähren, auch wenn durch Manfreds Experimente im ganzen Haus der Strom oder das Telefon ausfällt. Einmal gerät sogar die Küche in Brand, als Manfred eine Phosphorleuchtschrift an die Küchenwand projiziert. Die schöne Adrienne, hey, radio, Antenne. 1922. Manfred ist 15 Jahre alt. Ich erprobte verschiedene Arten von Antennen, auch Telefonleitungen. Wenige Minuten, nachdem ich meinen Draht angeschlossen hatte, brauste ein Feuerwehrwagen zu einem in der Nähe installierten Feuermelder. Meine angezapfte Leitung war mit dem Feuermelder der Feuerwache verbunden. 1923. Manfred im Alter von 16 Jahren. Ohne dass ich es wusste, hatten staatliche Funkstationen meine regelmäßigen Funksendungen angepeilt. Als ich den Text eines Zeitungsartikels ausstrahlte, in dem wiederholt die Stadt Moskau vorkam, vermutete man einen illegalen kommunistischen Sender. An einem Sonntagmorgen wurde unser Haus umstellt. Ein Leutnant, gefolgt von 6 Mann mit vorgehaltener Waffe, verlangte stürmisch Einlass in unsere Wohnung, in der meine Eltern noch friedlich schlummerten. Am nächsten Tag musste ich in das Polizeipräsidium am Alexanderplatz zur politischen Polizei, wo man mich verhörte. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. ...1923 wird aus dem Berliner Voxhaus die erste Rundfunksendung ausgestrahlt. Die Verstärker für die Mikrofone baut der 17-jährige Manfred. Bald besuchte ich häufig die technischen Räume des ersten deutschen Senders im Voxhaus, Potsdamer Straße 4. Aus Ardennes Autobiografie, Erinnerungen fortgeschrieben. Auf Holztischen waren dort im Dachgeschoss primitive Senderanlagen aufgebaut. Hier konnte ich meine Kenntnisse und Erfahrungen praktisch verwerten. Dabei dienten Geräte von mir als Mikrofonverstärker. Eine Anordnung, die ich entwickelt hatte, sicherte eine gleichmäßige Verstärkung aller Frequenzen des Hörbereichs. Aus billig eingekauften Teilen baut er Funkgeräte, Fotoapparate und elektrische Einbruchalarmanlagen und verkauft sie gewinnbringend. Mit Geräten aus Heeresbeständen, die nach dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben sind, betreibt er einen schwunghaften Handel. Er macht Geschäfte, er verdient Geld. Es waren meine ersten Schritte in eine freie Marktwirtschaft. Bei dieser kaufmännischen Tätigkeit lernte ich, wirtschaftlich zu denken. Ich lernte, dass man mit Erfindungen Geld verdienen kann, besonders mit Erfindungen, die in die Zeit passten und für die ein Bedarf bestand. Erfinden, was aktuell gebraucht wird und damit Geld verdienen. Dieser Satz wird seine lebenslange Forschungsarbeit bestimmen. Seine Geschäfte weiten sich aus. Auch dadurch, dass der 16-Jährige 1923 sein erstes Patent über verbesserten Rundfunkempfang lukrativ verkaufen kann. Die Schule aber hält ihn von seinem Tatendrang ab. Er verlässt sie ohne Abitur. Nur durch die Fürsprache zweier prominenter Wissenschaftler kann er an der Berliner Universität studieren. Doch schon nach 4 Semestern Physik, Chemie und Mathematik hat er auch vom starren Universitätsbetrieb genug und kehrt zu seiner praxisbezogenen Forschung zurück. Durch seine Mitwirkung an der ersten Rundfunksendung aus dem Berliner Voxhaus hat er erlebt, dass die Empfangsgeräte verbessert werden müssen. Und so gelingt ihm 1926 wieder eine seiner aktuell benötigten Erfindungen, die Dreifachradioröhre. 3 elektronische Röhren sind hier in einem Glaskolben hintereinander geschaltet. Damit können nun die Sender störungsfrei empfangen werden. Arden verkauft sein Patent an den Physiker und Industriellen Sigmund Löwe. Dieser baut die Dreifachröhre in seinen Löwe-Opta-Empfänger ein und stellt damit Millionen von Exemplaren her. Wieder ist es Arden gelungen, einen zusätzlichen Grundstein für sein späteres Vermögen zu legen. Arden expandiert. 1928 mietet er in Berlin-Lichterfelde eine Villa, gründet dort mit 21 Jahren sein Forschungslaboratorium für Elektronenphysik und stellt immer mehr Mitarbeiter ein. Ein Jahr später kauft er die Villa samt dem weitläufigen Grundstück. Mein Institut war privater Natur. wurde aber durch Aufträge aus der Industrie gewissermaßen finanziert. Wir hatten mit einer Reihe Firmen über viele Jahre, Jahrzehnte Verträge, die einen bestimmten monatlichen Ertrag gebrachten und die also es mir ermöglichten, kontinuierlich mit größeren Anzahl von Mitarbeitern an der Forschung zu arbeiten. Besonders denke ich hierbei an die Verträge mit Siemens, insbesondere auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie, wo also alle unsere Ergebnisse der Siemens-Konstruktion zuflossen. Wir befinden uns hier in dem Raum, was sein Arbeitszimmer war. Achim Kähne führt seit vielen Jahren Besucher durch Ardennes ehemalige Villa in Berlin-Lichterfelde. Und hier dieser große Raum, das war hier eigentlich sein Empfangsraum, wo er seine Gäste empfangen hat. Und hier in dieser Ecke saß er dann mit seinen Gästen wie Hahn, wie Löwe Obdach, wie Weizsäcker und Braun, alle die hier in diesem Hause waren, mit denen saß er also hier auch. Das war so sein Empfangsraum, wo er dann mit den Gästen saß. Kaum hat Ardenne sein Forschungslaboratorium für Elektronenphysik in Betrieb genommen, tritt ein alter Freund seines Vaters an ihn heran. Der Mathematiker und Physiker Wilhelm Ohnesorge. Noch leitet Wilhelm Ohnesorge das Berliner Reichspostzentralamt. Doch ab 1933 ist er inoffiziell und ab 1937 bis Kriegsende offiziell Reichspostminister. Er ist zuständig für den Ausbau des Fernmeldewesens, der Rundfunktechnik und der Bildtelegrafie. Und er ist ein enger Freund und glühender Verehrer von Adolf Hitler. Stolz trägt er sein goldenes Ehrenabzeichen der NSDAP und hatte schon 1920 die erste Ortsgruppe der NSDAP außerhalb von Bayern gegründet. Nun betätigt er sich innerhalb der Reichspost als Propagandist der Partei. Sein Vater war mit Ohnesorge gut bekannt. Der Vater und Wilhelm Ohnesorge waren Kriegskameraden. Und so etwas verbindet natürlich, die kannten sich sehr gut aus dem Schützengraben, also wenn man so will, des Ersten Weltkrieges. Und das hat sicher dem Manfred von Ardenne den Start in die private Wirtschaft, also als Wissenschaftsunternehmer, erleichtert. Der Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch, Verfasser der Dokumentation Hitlers Bombe. Es gab familiäre Beziehungen, wie eng die waren, kann ich nicht sagen, aber die waren offensichtlich so weit vorhanden, dass sich die beiden alten Herren darüber unterhalten haben, was man mit einem jungen, aufstrebenden Erfinder denn alles erreichen könne. Und aus diesem Grunde sind in den 30er Jahren doch schon einige sehr wichtige Verträge zwischen der Reichspost und dem Privatinstitut von Manfred von Ardenne geschlossen worden. Als erstes verschafft er ihm einen großen Auftrag der Deutschen Reichspost zur Lieferung von Messgeräten. Damit ist Ardennes Forschungslaboratorium finanziell abgesichert. Für Propagandazwecke für die NSDAP will Ohnesorge die Fernsehtechnik populär machen und drängt ihn, auf diesem Gebiet beschleunigt zu forschen. Und schon Ende 1930 gelingt Ardenne das erste Fernsehbild. Mit einer Elektronenstrahlröhre kann er von einem Sender Bilder, Texte und sogar Filme in einem Empfänger sichtbar machen. Er hat das erste voll elektronische Fernsehen erfunden. Das ist der Grund gewesen, dass wir das Glück hatten, als Erste dann auf der Funkausstellung in Berlin 1931 die heutige elektronische Fernsehtechnik mit dem Leuchtfleckabtaster vorzuführen. Schon zwei Jahre später, 1933, präsentiert der 26-jährige Ardenne auf der Berliner Funkausstellung gemeinsam mit Sigmund Löwe und Wilhelm Ohnesorge seinen ersten nun in Serie gebauten elektronischen Fernsehempfänger. Auch Reichskanzler Hitler besucht den Fernsehstand. Mit besonders freundlichen Worten macht Ohnesorge Hitler mit Ardenne bekannt. Doch wider Erwarten ist Hitler an der neuen Fernsehtechnik nicht interessiert. Und Sigmund Löwe beachtet er schon gar nicht. Löwe ist Jude. Nach der Enteignung seines Unternehmens, Nazi-Jargon Arisierung, muss Löwe 1938 in die USA emigrieren. Ungeachtet Hitlers Desinteresse an dem neuen Medium Fernsehen, fördert Ohnesorge Ardenne, wo er nur kann. Als Gegenleistung drängt er ihn, Mitglied der NSDAP zu werden. Doch Ardenne lehnt ab. Auch später wird er nicht Parteimitglied. Dennoch richtet ohne Sorge ihm 1934 im Reichspostzentralamt in Berlin-Tempelhof ein streng geheimes Forschungslabor für Fernsehtechnik ein. Er will ihn enger in seine Dienste nehmen. Und so schließt der inzwischen offiziell zum Reichspostminister avancierte ohne Sorge 1938 einen großzügigen Vertrag mit ihm, verbunden mit beträchtlichen Forschungsgeldern. Im selben Jahr heiratet Ardenne zum zweiten Mal. Bettina, geborene Bergengrün, schenkt ihm 4 Kinder. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges erhält Ardenne einen weiteren Vertrag vom NS-Regime. Er soll ein Panoramaradargerät entwickeln. Ardenne macht sich an die Arbeit und stellt sein Projekt dem Reichsminister und Reichsmarschall Hermann Göring persönlich vor. Und zwar die Möglichkeit, dieses Flugzeugradar zur Abwehr von Luftangriffen zu verwenden, so deutlich, dass wir unseren Vorschlag, erläutert durch allgemeinverständliche Zeichnungen und Fotos von Leuchtschirmfiguren, im Oktober 1940 unmittelbar Göring unterbreiteten. Der lehnte jedoch ab, weil sich der Einsatz nicht mehr lohne, da der Krieg schon so gut wie gewonnen sei. Der Großdeutsche Rundfunk übertrug eine Kundgebung aus dem Stockpalast in Berlin mit einer Rede vom Reichsminister Dr. Goebbels. Nachdem Otto Hahn, Fritz Strassmann und Lise Meitner im Dezember 1938 die Spaltung des Atomkerns gelingt, erkennt auch Ardenne, dass dadurch ungeheure Energien freigesetzt werden können und beginnt mit kernphysikalischen Forschungen. Und man muss ja auch sagen, dass Ardenne selbst es gewesen ist, der im Dezember 1939 dem Reichspostminister ohne Sorge, einem Edelnazi, den Bau einer Uranbombe angetragen hat. Er hat ihm neue Forschungsvorhaben nahegebracht mit dem Wort Uranbombe. Also er wusste schon, worum es geht. Und er hat versucht, seine guten Kontakte zur Reichspost zu nutzen, um sein Institut auszubauen. Der Preis dafür war gewesen, dass seine Forschung von der Reichspost für militärische Zwecke genutzt werden konnten. Das muss ihm bewusst gewesen sein. Und so konnte ich ihn für die Förderung der Entwicklung von Atomumwandlungsanlagen zur Erzeugung von künstlichen Radioisotopen gewinnen. Ich erhielt am 17. Januar 1940 von der Reichspostforschungsanstalt den Vertrag, Aufträge für die technische Entwicklung von Verfahren und Anlagen auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung zu übernehmen. Aus Mitteln der Reichspostforschungsanstalt wurden zur Isotopentrennung eine 1-Millionen-Volt-Anlage, ein 60-Tonnen-Zyklotron, ein Massenspektrometer und ein magnetischer Labormassentrenner gebaut. Mit der 1-Millionen-Volt-Anlage ist der Van de Graaff-Generator zur Erzeugung von Hochspannung gemeint. Er ist zugleich, wie das Zyklotron, ein Teilchenbeschleuniger. Mit dem Massentrenner trennt man von den verschiedenen Isotopen innerhalb des Elements Uran das radioaktive Isotop 235 ab. Nur dieses Uranisotop 235 ist zur nuklearen Kettenreaktion fähig. Das Labor von Manfred von Ardenne hat sich seit 1940 sehr intensiv mit der Uranisotopentrennung beschäftigt. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Uranisotope versucht man deshalb zu trennen, weil nur das in der Natur sehr selten vorkommende Isotop 235 das Spaltbare ist. Ja, diese Trennprozesse sind technisch außerordentlich kompliziert und aufwendig. Und man hat in den frühen 40er Jahren nach Verfahren gesucht, um Uran 235 zu gewinnen. Ardenne hat aus diesem Grund Fritz Hautermans beauftragt, an einer Ultrazentrifuge zu arbeiten. Und er hat selbst gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern seines Instituts einen elektromagnetischen Massentrenner entwickelt und als Pilotanlage gebaut. Mit diesem Massentrenner konnte man kleine Mengen hoch angereicherten Urans erhalten. Es war nicht genug für eine Bombe, Dafür hätte man größere Massentrenner bauen müssen oder viel mehr bauen müssen, als das der Fall war. Aber der Weg für die Gewinnung von Spaltstoffen war mit diesen Technologien klar aufgezeigt. Seit 1940 arbeitet also in Ardennes Forschungslabor auch der Kernphysiker Fritz Hautermans. Der Kommunist Hautermans war aus Deutschland in die Sowjetunion geflohen, dort jahrelang inhaftiert und von den Sowjets 1940 an die Nationalsozialisten ausgeliefert worden. In Berlin holt Ardennes Hautermans aus dem Gefängnis und stellt ihn in seinem Institut ein. Und schon nach einem halben Jahr legt Hautermans im August 1941 ein wichtiges Ergebnis vor. Er beschreibt, wie man eine nukleare Kettenreaktion hervorrufen und wie man den Sprengstoff Plutonium gewinnen kann. Ardennes verschickt Hautermans Forschungsergebnis an 40 führende deutsche Physiker. Immer wieder betont Ardennes, dass er alles getan habe, um die Entdeckung dieses atomaren Sprengstoffes vor den Nationalsozialisten geheim zu halten. Warum aber, so muss man sich fragen, macht er dann diese streng geheime Erkenntnis 40 deutschen Physikern bekannt? Gerhard Barkleit, Mitbegründer und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden und Autor einer Dokumentation über Manfred von Ardennes, kann sich sein sonderbares Verhalten nur so erklären. Der illustre Kreis der etablierten, nennen wir es mal Kernphysiker, hatte ihn nicht aufgenommen, hatte ihn nicht akzeptiert. Ja, das ist also ein bisschen, hängt das also auch mit seinem Außenseitertum zusammen, dass er halt eben kein klassisch akademisch ausgebildeter Physiker gewesen ist und damit von einem Teil der Zunft also auch ein bisschen abgelehnt wurde. Nun könnte er Ihnen zeigen, also passt mal auf, Freunde, also aus meinem Institut wären durchaus relevante Beiträge zur Entwicklung auch der Kernphysik möglich. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das da im Hinterkopf praktisch gespielt hat, denn dass er militärische Anwendungen aller seiner Erfindungen und Entdeckungen immer mitdachte, ja, das liegt auch in der Herkunft aus einer Offiziersfamilie, die über mehrere Generationen Offiziere hervorbrachte, liegt das einfach begründet für mich. Die Gelder für seinen Zyklotron erhält Ardennes wegen der außerordentlichen Kriegswichtigkeit seiner Atomforschung. Diese höchste Dringlichkeitsstufe bestätigt Göring im Oktober 1941, und als Gegenleistung muss sich Ardennes verpflichten, Göring jeweils über seine Forschungsergebnisse zu informieren. Sein Labor gehört inzwischen zu den am besten ausgestatteten Forschungsstätten im Deutschen Reich. Um deutlich zu machen, dass es sich bei Ardennes Zyklotronlabor um eine staatliche Einrichtung handelt, benennt ohne Sorge es Kernphysikalisches Institut des Reichspostministeriums, das aber unter Ardennes Leitung steht. Wegen des Strahlenschutzes und wegen der absehbaren Luftangriffe werden 1942 für sein neues kernphysikalisches Labor auf dem Nachbargrundstück seiner Villa drei große unterirdische Betonbunker gebaut. Die Bauarbeiter sind Häftlinge des nahegelegenen KZ Berlin-Lichterfelde, eines der zahlreichen Außenlager des KZ Sachsenhausen. Um nicht als Häftlinge erkannt zu werden, müssen sie Zivilkleidung tragen. Durch Bombenangriffe, die einen Teil der Villa und die Bunker schwer beschädigen, schafft es Ardennes nicht mehr, das Zyklotron in Betrieb zu nehmen. Er hat geforscht für den künftigen Bau einer Bombe. Es geht darum, diese Forschungsresultate, die sehr beachtlich waren, dann in einem großen Projekt umzusetzen. Und daran sind letztendlich die deutschen Bestrebungen gescheitert. Die großtechnische Umsetzung ist nur noch in Ansätzen passiert. Sie wollten die Wunderwaffe, das ist richtig. Sie haben anfangs, das heißt also bis zum Sommer 1942, keine Wunderwaffe benötigt. Die deutschen Armeen haben an allen Fronten gesiegt, sind bis in den Kaukasus vorgestoßen, bis nach Stalingrad. Da brauchte Hitler keine Wunderwaffe. Und insofern waren die führenden Männer des Uranvereins, Eisenberg, Weizsäcker und andere, auch nicht unter Druck, rasch voranzukommen. Das änderte sich erst, als die Niederlagen kamen, als die Wehrmacht zurückgedrängt wurde. Da wurde der Ruf nach Wunderwaffen immer lauter. Da waren aber wichtige Chancen, wenn ich das so sagen darf, schon vertan. Es war eine reine Frage der Zeit. Ja? Also von den Forschungskapazitäten, vom intellektuellen Potenzial, auch vom industriellen Potenzial, hätte das Dritte Reich die Atombombe bauen können. Gar keine Frage. Immer wieder betont Ardenne nach 1955 in seinen Autobiografien und Interviews, dass er seine Nuklearforschung für das Nazi-Regime nur für friedliche Zwecke betrieb. Ja, das ist ein Teil einer Legendenbildung, das muss man so sagen. Naja, das ist ja das Interessante. In seinen Memoiren, in den publizierten Memoiren, die in der DDR veröffentlicht worden sind, steht in der Tat nur Kernenergiegewinnung für friedliche Zwecke. In den nicht publizierten Fassungen seiner Memoiren steht Uranbombe. Ja, das ist also abgeschwächt worden, damit es nicht zu deutlich wird, was die wirklichen Intentionen seiner Gespräche mit Ohne Sorge im Dezember 1939 gewesen sind. Also er war in den nicht publizierten Entwürfen ehrlicher als in dem, was dann gedruckt wurde. Im Herbst 1944 wurde sein Institut in die Wehrforschungsgemeinschaft aufgenommen. In diese Gemeinschaft sind nur Institute und Unternehmen hineingekommen, wenn sie Aufgaben gelöst haben, die von unbedingter Kriegswichtigkeit waren. Die Kriegsfronten im Osten und im Westen rücken immer näher auf Berlin zu. Noch ist ungewiss, wer zuerst Berlin erreichen wird, die Sowjets oder die Amerikaner. Am 10. Mai 1945 riegeln 300 sowjetische Soldaten sein Grundstück ab. Es erscheint Generaloberst Machinow mit seinem Stab. Machinow ist der Beauftragte für den Sektor Wissenschaft und Technik der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. General Machinow legte mir nahe, bei den zuständigen Stellen der UdSSR einen Antrag auf wissenschaftliche Zusammenarbeit einzureichen. Ich sollte den Aufbau und die Leitung eines großen technisch-physikalischen Forschungsinstituts in der Sowjetunion übernehmen. Man sichert ihm zu, sein komplettes Labor mitsamt seinem Inventar würde unversehrt in die Sowjetunion transportiert werden, um dort seine Forschungen fortzusetzen. Noch am selben Tag, am 10. Mai 1945, schreibt Ardenne einen Brief an Stalin. An den Genossenvorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UdSSR, Moskau, Kreml. Bezugnehmend auf die heutige Besichtigung meines Forschungsinstitutes Berlin-Lichterfelde und des noch immer von mir geleiteten ehemaligen Instituts für Kernphysik am Reichspostministerium, versichere ich Ihnen meine Zustimmung zur Zusammenarbeit meiner oben genannten leistungsfähigen Institute mit den zentralen Forschungseinrichtungen der UdSSR. Mit dem heutigen Tage stelle ich der sowjetischen Regierung sowohl meine Institute als auch mich selbst zur Verfügung. Am 21. Mai 1945 fliegt Ardenne mit seiner Frau und einigen wenigen Begleitern aus dem Institut nach Moskau. Die erste Zeit muss er mit seiner Familie und früheren Mitarbeitern in der Nähe von Moskau verbringen. Dort erfahren sie, dass die Amerikaner in der Wüste von New Mexico im Juli 1945 ihre erste Atombombe getestet haben. Und drei Wochen später werfen amerikanische Piloten eine Bombe auf Hiroshima und auf Nagasaki ab. Nun steht Stalin unter Druck. Nun muss auch er schnellstens über eine Atombombe verfügen. Umgehend bringt man Ardenne nach Moskau, in die Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes, in die Lublyanka, zu Lavrenti Beria, dem zweiten Mann nach Stalin und Chef des gefürchteten NKWD. Und Beria eröffnete das Gespräch mit den Worten, wir möchten, dass Sie die sowjetische Atombombe bauen. Ich hatte also etwa 15 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Und mein Gegenvorschlag war, dass die sowjetischen Kernphysiker die große Tat für ihre Heimat machten und dass wir deutschen Spezialisten aber uns der schwierigeren Aufgabe zuwenden, die Entwicklung der industriellen Verfahren für die Isotopentrennung, also für die Reihendarstellung zum Beispiel von Uran-235. Dann war eine kurze Unterbrechung der Besprechung. Der Marschall kam zurück. Ihr Vorschlag ist gut, wir machen ihn. Damit ist die Aufgabenteilung klar. Die sowjetischen Physiker bauen die Bombe und Ardenne liefert dazu den Kernsprengstoff. Den Ort für sein neues Institut kann er sich selbst auswählen. Er entscheidet sich für Sinop bei Suchumi am Schwarzen Meer. Dort wird nun das Institut A, genannt nach Ardenne, gegründet. Und wie versprochen trifft seine gesamte Institutseinrichtung aus Berlin-Lichterfelde ein. Auch sein 1-Million-Volt-Generator, sein 60-Tonnen-Zyklotron und sein Massentrenner. Dazu erhält er die Zusicherung, dass die gesamte Laboreinrichtung weiterhin sein privater Besitz bleibt. Wie befohlen besteht Ardennes Aufgabe nun darin, den atomaren Sprengstoff für die sowjetische Atombombe zu liefern. Außer Ardennes Institut A arbeiten an der sowjetischen Bombe auch das Institut V von Max Vollmer und das Institut G von Gustav Hertz. Die Bezeichnung G deshalb, weil das russische Alphabet kein H kennt. Gustav Hertz ist nicht zu verwechseln mit dem berühmten Physiker Heinrich Rudolf Hertz, dem Entdecker der elektromagnetischen Wellen. Vollmer und Hertz wurden ebenfalls zusammen mit zahlreichen anderen deutschen Wissenschaftlern nach Kriegsende in die Sowjetunion geschafft. Neben diesen Instituten werden kerntechnische Labors auch in Moskau und Leningrad eingerichtet. Beria fordert von den deutschen Wissenschaftlern festgesetzten Termine. Bei Erfolg gibt es Prämien. Bei Verzögerung oder gar Ausbleiben von Erfolgen wird Bestrafung angedroht. Darunter auch die Einweisung in ein Lager. Ardenne schlägt Beria vor, aus Kriegsgefangenenlagern geeignete deutsche Wissenschaftler, Techniker und Handwerker für die Mitarbeit in seinem Institut verwenden zu dürfen. So weist Beria ihm etwa 50 deutsche Gefangene als Fachkräfte zu. Insgesamt umfasst Ende 1946 allein Ardennes Team 187 Mitarbeiter, darunter 106 Deutsche. Es war aber so, dass das Institut natürlich allseitig auf das Allerstrengste bewacht war. Es war nicht nur der große Zaun um unser ganzes Lager gewissermaßen, sondern es war auch das Institut strengstens bewacht mit Posten und so weiter. Wir waren, man darf es wohl sagen, interniert. Denn um unser Gelände herum war ein Zaun, der bewacht war und da konnte keiner rein und raus. Aber wir hatten Begleiter, die dann bereit standen, wenn wir etwa zum Schwarzen Meer zum Baden gehen wollten oder in die Berge Bergtouren machen wollten, was auch ging. Die Arbeitsbedingungen waren hervorragend. Alles, was notwendig war für die Forschung, wurde kurzfristig, zum Teil auch, glaube ich, aus USA-Import befriedigt. Die Arbeit aller ist so erfolgreich, dass die Sowjetunion Ende August 1949 in der kasachischen Steppe in der Nähe von Semipalatinsk ihre erste Atombombe zünden kann, eine Plutoniumbombe. Dieser sowjetische Erfolg wäre aber nicht ohne Klaus Fuchs und Theodor Horl möglich gewesen. Der deutsche Klaus Fuchs und der Amerikaner Theodor Horl waren Spione für die UdSSR und lieferten ihr die amerikanischen Baupläne aus Los Alamos. Die sowjetische Bombe war also der exakte Nachbau der Plutoniumbombe, die die Amerikaner zuvor an der mexikanischen Grenze zündeten. Ardenne ist stolz darauf, zum Bau der sowjetischen Atombombe entscheidend beigetragen zu haben. Seine Mithilfe rechtfertigt er immer wieder dadurch, dass er auf diese Weise für ein atomares Patt gesorgt hätte. Doch dieses Patt gab es nicht. Denn bald darauf begann sich die Spirale des nuklearen Wettrüstens weiterzudrehen. Nach Erledigung seines Auftrages bereitet Ardenne seine Rückkehr nach Deutschland vor. Dabei stellt die Sowjetunion eine Bedingung. Er darf sein gesamtes privates Laborinventar nur mitnehmen, wenn er sich in der mittlerweile entstandenen DDR niederlässt. Um sein Eigentum zu retten, entscheidet er sich für die DDR. Wäre er in die Bundesrepublik gegangen, hätte er auf sein Eigentum verzichten müssen. So dass also diese Entscheidung nachvollziehbar ist, dass er in die DDR ging. Und jetzt kann man natürlich und auch ich nur spekulieren, warum er Dresden gewählt hat und nicht Berlin. Aber Dresden hatte natürlich eine ganze Reihe von Vorzügen. Es war ja dort auf gutem Wege zu einem Zentrum der Hochtechnologie innerhalb der DDR. Also als Ardenne nach Dresden kam, da begann der Aufbau einer Luftfahrtindustrie und es wurde das Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf mit einem Versuchsreaktor konzipiert und der Aufbau wurde begonnen und es gab die größte technische Universität der DDR in Dresden. Schon 1951 beauftragt er von Sinop aus Westberliner Freunde, in Dresden angemessene Immobilien zu suchen. Da die Stadt völlig zerstört ist, können sie nur in einem Randbezirk zwei nebeneinander liegende, gut erhaltene Villen samt Grundstücke kaufen. Im Nobelviertel Weißer Hirsch, am nördlichen Elbufer, hoch über dem Fluss. Ardenne erteilt genaueste Anweisungen, wie die beiden Häuser als Laboratorien und Wohnungen herzurichten seien. Sogar wie viele Steckdosen in den Räumen wohin montiert werden sollen. Hier ist Moskau. Im März 1953 stirbt Stalin. Bald darauf ist sein Geheimdienstchef Beria hingerichtet. Руководители партии и правительства спускаются с трибуны Мавзолея. Und am Ende dieses Jahres 1953 erhält Ardenne für seine Verdienste um den Bau der Atombombe den Stalinpreis, verbunden mit dem hohen Geldbetrag von 100.000 Rubel. Damit reiht er sich ein in den Kreis von knapp 400 Personen, die ebenfalls für ihre Verdienste mit dem Stalinpreis ausgezeichnet wurden. Als Ardenne im März 1955 in der DDR eintrifft, empfängt ihn der Staatsratsvorsitzende und erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, mit offenen Armen und heißt ihn willkommen. Das genügt nicht, den Plan zu erfüllen. Sonst hätten Sie dauernd den Plan zu erfüllen. In hoher Qualität und zu Kosten, die den Kosten des Weltstandes entsprechen. Und da liegt der Hase, wie man so sagt, im Pfeffer, ja? Gleichzeitig legt der Staatssicherheitsdienst die erste Karteikarte Objektvorgang Institut Manfred von Ardenne Dresden an und observiert ihn bis zum Ende der DDR. Bereits 3 Tage nach seiner Ankunft besucht ihn Ulbricht in der neu hergerichteten Villa und schenkt ihm zur Begrüßung einen Tschaika, eine Luxuslimousine sowjetischer Bauart. Nach einem Rundgang und nachdem ich meine Pläne dargelegt hatte, teilte Ulbricht seine Absicht mit, die Entwicklung des Instituts fördern zu wollen. Er sagte die Zusammenarbeit mit verschiedenen DDR-Ministerien zu, stellte eine günstige Besteuerung in Aussicht und versprach seine persönliche Unterstützung, wenn diese vonnöten sein sollte. Ulbricht löst sein Versprechen ein und unterstützt den Aufbau seines Instituts mit steuerlichen Sonderkonditionen und großzügigen finanziellen Förderungen. Noch im selben Jahr, 1955, gründet Ardenne in seinen beiden Villen sein neues Forschungsinstitut Manfred von Ardenne. Davon ist der größte Teil sein persönliches Eigentum. Jedoch ein Teil der Gebäude und Anlagen sind sogenanntes Volkseigentum, da sie aus staatlichen Mitteln finanziert wurden. Und so entstand das Privatinstitut am Weißen Hirsch und vergrößerte sich im Laufe der Jahre. Und das hat, sagen wir, nach marktwirtschaftlichen Aspekten gearbeitet und war deshalb auch besonders erfolgreich im Sozialismus. Und es war so, dass wir nachher so um 1985 in der Gegend etwa für 1,3 Milliarden, glaube ich, waren es Mark Auswirkungen mit unseren Verfahren in der Wirtschaft der DDR hatte. Das gab uns eine sehr, sehr feste Stellung und wir konnten uns Vorschläge und Kritiken erlauben, die bei anderen nicht so ohne weiteres wahrscheinlich hingenommen worden wären. Die Aufträge aus der einheimischen Industrie und aus den Ostblockländern steigen. Von anfangs 30 Mitarbeitern wächst die Zahl seiner Beschäftigten bis zur Auflösung der DDR auf 500 Mitarbeiter. Neue Gebäude werden hinzugekauft. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf anwendungsorientierter Forschung. Elektronenstrahltechnologie, Vakuumsbeschichtungstechnologie und biomedizinische Forschung und Technik. Dazu die Plasmatechnologie, mit der Metall geschnitten werden kann. Wir haben dann hier in Dresden in unserem Institut wichtige technologische Verfahren mit Großvakuumanlagen schaffen können, die unserer Wirtschaft sehr helfen und geholfen haben. zum Beispiel die Entwicklung des Elektronenstrahl-Mehrkammerofen in Freital mit einer 1200 Kilowatt Elektronenstrahlkanone. Und dort konnten also Sondermetalle im Vakuum in höchster Reinheit erschmolzen werden und die DDR wurde frei von einem Embargo, was auf solche Metalle lag. Ja, also Ulbricht wusste auch Wissenschaft zu schätzen. Das unterschied ihn von Honecker. Und Arden sagte auch mal an einigen Stellen, dass Ulbricht die Fähigkeit besaß, zuzuhören und also auch in der Lage war, mitzudenken, wenn also ihm bestimmte Probleme vorgetragen wurden oder bestimmte Lösungsvarianten diskutiert worden seien. Natürlich war Ulbricht ein privates Forschungsinstitut, also in einer Gesellschaft, die Ulbricht aufbauen wollte, die sich ja dadurch definierte, dass Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft werden muss, also die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, das war also Ulbricht natürlich auch so richtig angenehm nicht. Der Träger des Stalin- und des Lenin-Preises, des Staatspreises der UdSSR und des Nationalpreises erster Klasse der DDR wird von der Regierung gerne als Aushängeschild für ihre Fortschrittlichkeit benutzt. Sie schmückt sich mit ihm, spannt Arden für ihre politischen Zwecke ein und präsentiert ihn auf Staatsbesuchen, die um die halbe Welt führen. Arden wird Abgeordneter der Volkskammer. Gern lässt er sich von den SED-Funktionären schmeicheln und propagiert die Ideologie des DDR-Sozialismus. Es geht sogar so weit, dass er ihren Sprachjargon übernimmt. Als Gegenleistung stattet man ihn mit großzügigen Privilegien aus, auch für seine Reisen nach Westdeutschland. Peter Lenk, der kaufmännische Geschäftsführer der heutigen von Arden Anlagentechnik. Er konnte ja ohne großes Theater jederzeit die innerdeutsche Grenze überschreiten, was ja alle anderen oder die meisten jedenfalls nicht konnten. Er konnte dort also auch Dinge einkaufen, die hier für seine wissenschaftlichen Zwecke erforderlich waren. Da war er also völlig frei, da wurde auch nicht groß kontrolliert. Und da hat man natürlich dann im Gegenzug erwartet, dass er sich entsprechend wohlfeilt, ja, sagen wir mal so. Doch auch in Westdeutschland hat er es nicht immer leicht. Ein Protokoll des Staatssicherheitsdienstes der DDR vom November 1978 vermerkt: Professor Arden informiert weiter, dass er seine BRD-Reisen außer West-Berlin nicht mehr mit dem Tschaika durchführen wird, da er vor allen Dingen in Bayern verschiedentlich stark angepübelt wurde. Zu diesen Reisen wird er in Zukunft den Mercedes von Theo Adam benutzen. Professor Arden sprach im Zusammenhang seiner Reise über die sich mehrende Kriminalität in den westlichen Ländern. Er führte aus, dass bestimmte Personen zur persönlichen Sicherheit Pistolen mit Gummigeschossen besitzen. Er führte weiter aus, dass in der DDR die Kriminalität auch im Steigen begriffen sei und dass der Fall auftreten kann, dass er und seine Familie auch einmal bedroht werden. Zu diesem Zweck richtete er an die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit die Anfrage, ob die Möglichkeit bestünde, zur persönlichen Sicherheit eine ähnliche Waffe zu erwerben. Ab 1960 beginnt Arden ein neues Forschungsfeld. Er wendet sich der Medizin zu, speziell der Krebstherapie. Mit nahezu missionarischem Eifer stürzt er sich in diesen neuen Fachbereich. Auffallend dabei ist, dass er die Krankheitsvorgänge im menschlichen Körper gänzlich physikalisch diagnostiziert, so wie er zuvor die Reaktion von Atomen und Isotopen analysiert hat. Und Arden hat das dann also als, ja, als seine große Lebensvision begriffen und hat sehr konsequent ab dieser Zeit angefangen, hier ein eigenes Team in seinem Hause aufzubauen, hat die technisch-physikalischen Dinge eigentlich sogar angefangen zu vernachlässigen, was für uns junge Leute ein Vorteil war, denn wir konnten uns hier frei entfalten auf einem Gebiet, was den Chef gar nicht mehr so sehr interessierte. Und wir haben immer natürlich mit Staunen und die Zwischenberichte von ihm gehört. Er war ja da also ja, mit einer euphorischen Begeisterung bei der Sache, wenn da Teilergebnisse waren, dann hat er uns bei irgendwelchen Veranstaltungen begeistert davon erzählt. Also wir waren eigentlich immer bestens informiert über den Gang der Dinge. Aber natürlich auch über die Rückschläge und vor allen Dingen auch über den ständigen Kampf mit der Schulmedizin, die ja absolut nicht akzeptieren wollten, dass ein Außenseiter, der nichts von Medizin verstand, am Anfang zumindest war das vielleicht nicht mal ganz verkehrt, dass der den da ins Geschäft reinreden wollte. Ja. Später wird er ein anderes medizinisches Projekt entwickeln, das viel Aufsehen erregt. Die Sauerstoff-Mehrschritttherapie. Durch verstärkte Sauerstoffzufuhr in das Blut und damit in das Gehirn können Schlaganfälle und Herzinfarkte vermieden werden. Eine Methode, die er erfolgreich an sich selbst ausprobieren wird. Unter Walter Ulbricht setzen die ersten Zwangskollektivierungen in der Landwirtschaft ein. Das alarmiert Arden. Erstmals muss er sich nun mit der Frage beschäftigen, wie sein privates Forschungsinstitut und sein Vermögen auch nach seinem Tode im Besitz der Familie bleiben kann. Zwar hofft er darauf, dass Walter Ulbricht sein Privateigentum nicht antastet, doch so ganz sicher ist er sich nicht. Um sein Institut und sein Vermögen vor der Verstaatlichung, das heißt vor der Enteignung zu schützen, will er im Juni 1961 eine Stiftung gründen. Diese Absicht einer Stiftungsgründung führt zu einem Konflikt mit dem Partei- und Staatsapparat der DDR. Er weitet sich zu einem zermürbenden Kampf aus, der fast 27 Jahre dauert. Arden wird von einem Ministerium zum anderen verwiesen, von einem Staatssekretär zum nächsten. Oft bleibt sein Stiftungsentwurf in irgendeiner Behörde ein Jahr lang liegen, ohne dass er eine Antwort erhält. Immer wieder wendet er sich an seinen Gönner Ulbricht mit der Bitte, sich für die Gründung seiner Stiftung einzusetzen. Doch Ulbricht hilft nicht. Er kann nicht. Er ist an seine Ideologie gebunden. Zeitgleich mit seinen Krebstherapieforschungen beschäftigt sich Arden wieder mit militärischen Überlegungen. Er entwirft, lange vor dem amerikanischen SDI-Konzept, eine Raketenabwehr, die im Weltraum installiert werden soll. Ja, er hat selbst die Idee entwickelt, feindliche Atomraketen zu bekämpfen und die eigenen Atomraketen zu maskieren, sodass sie also schwerer zu orten und abzuschießen sind. Ich sage das also jetzt hier mit ganz einfachen Worten. Dieser Plan ist von ihm 1962 bereits entwickelt worden und an Ulbricht geschickt worden. Ulbricht fand diese Idee so bemerkenswert, dass er das Papier von Arden sofort an Khrushchev weitergeleitet hat. Arden war kein Raketenspezialist, aber, und deshalb finde ich diesen Plan bemerkenswert, er zielte auf eine strategische Überlegenheit des Ostblocks, nicht auf ein Gleichgewicht, sondern auf eine Überlegenheit. Und das brachte er auch in diesem Schreiben von 1962 zum Ausdruck. Für Ulbricht war es wichtig, für Khrushchev anscheinend auch. Realisierbar war das nicht, war es genauso wenig wie spätere Sternenkriegs- oder SDI-Ideen. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Wiederholt legt man Arden nahe, Mitglied der SED zu werden. Und wiederholt lehnt er dies ab. Auch später ist er nicht Parteimitglied geworden. Stets drängt der erste Sekretär der SED, der Dresdner Bezirksleitung Werner Krolikowski, dass mehr Mitarbeiter des Instituts Parteimitglieder werden. Bei einem Besuch bei Arden fordert Krolikowski sogar, dass die Stelle des Verwaltungsleiters von einem strammen Genossen besetzt werden soll. Da kommt es zum Eklat. Arden weist ihm die Tür. Wir waren hier eine Privatfirma und mit 400 Leuten für die DDR etwas völlig Ungewöhnliches. Der Durchgriff der staatstragenden Partei war hier zu dem damaligen Zeitpunkt auch außerordentlich gering. Und es gab vielleicht 10 oder 15 Mitglieder der SED. Das hat natürlich niemals ausgereicht, um hier den Einfluss der SED in der Führung dieses Hauses zu sichern. Und aus diesem Grunde hat man 1970 die Gelegenheit gesucht, alle die Dinge, die nichts mit der Wissenschaft zu tun hatten, also und auch nicht mit der Person von Professor van der Linden, also das hat man versucht, einem geschulten Genossen anzuvertrauen. Und dazu bedurfte es allerdings des Einverständnisses von Professor van der Linden und er hat es schlichtweg abgelehnt. Wutentbrannt verlässt der hohe Parteifunktionär den Raum und droht Arden, seinem Institut die volle Unterstützung zu versagen. Nur durch seine starke Position kann sich Arden diese Konfrontation gegenüber dem Parteiapparat erlauben. Überhaupt hat man den Eindruck, Berlin ist viel größer geworden. Ja, wirklich. Anfang Mai 1971 wird Ulbricht entmachtet. Sein Nachfolger wird Erich Honecker. Honecker, der sich nicht für Wirtschaft und Wissenschaft interessiert, überlässt die Leitung der Wirtschaft Günter Mittag, der zwar eine theoretische, aber keine praktische Wirtschaftserfahrung hat. Mit Honecker setzen sich die Befürworter der endgültigen Verstaatlichung durch. Wegen dieser Versteinerung der Wirtschaftspolitik beginnt auch Ardenne, sich vom Glauben an die sozialistische Gesellschaft der DDR abzuwenden. Als Honecker nachher die ganzen mittelständischen Betriebe, die noch übrig geblieben waren, die ausgezeichnet funktionierten, beseitigte, das war einer der Gründe für unsere innere Abkehr. Überhaupt die Interesselosigkeit der Honecker-Regierung an der Organisation der Wirtschaft und dass diese ganzen Probleme an Dr. Mittag übertragen wurden, der also nun in sehr unglücklicher Weise die Entscheidungen übernahm. Ich denke mal, es ist richtig, wenn man sagt, Ardenne und Honecker mochten sich nicht. Ja. Wobei vielleicht das weniger an Ardenne gelegen hat, sondern eigentlich mehr auf Honecker Seite. Der hat ihn einfach ignoriert und hatte irgendwie ein Problem damit, dass der Ardenne hier so eine Sonderstellung eingenommen hatte. Auch das private Forschungsinstitut Manfred von Ardenne soll verstaatlicht werden. Der Druck auf Ardenne, sein Unternehmen an den Staat zu verkaufen, nimmt massiv zu. Das hindert ihn nicht daran, mit dem Staatssicherheitsdienst herausfordernd umzugehen. Er weiß, dass die Stasi ihn seit seiner Ankunft in der DDR intensiv observiert. Wiederholt muss er feststellen, dass sogar eng vertraute Mitarbeiter Spitzel und Zuträger des Staatssicherheitsdienstes sind. Geschützt durch sein internationales Renommee kann Ardenne sich die Freiheit nehmen, sich beim Leiter der Bezirksverwaltung für die Staatssicherheit Dresden, Generalmajor Markert, über Honecker und den Forschungsrat der DDR zu beschweren. Abschrift aus einem Protokoll des Staatssicherheitsdienstes Dresden vom Oktober 1971. Ich habe das Gefühl, dass Honecker von den wissenschaftlichen Professoren, also auch über ihn, keine sehr hohe Meinung hat. Es ist ein Skandal, dass diese Möglichkeiten, gemeint sind seine Forschungsergebnisse, nicht mit aller Stärke aufgegriffen werden und danach gehandelt wird. Es werden müßige Diskussionen geführt und noch dazu mit einer Oberflächlichkeit, die sagenhaft ist. Die jetzige Kommission arbeitet geradezu unverantwortlich und es ist noch gar nicht abzusehen, was dadurch für ein Schaden für die DDR eintritt. Wenn ich früher mit Walter Ulbricht zusammen war und diesem etwas vortrug, dann wurden sofort die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Aber bei denen geschieht nichts. Es werden Millionen von unseren Forschungsgeldern buchstäblich verschleudert. Und die Bevölkerung leidet darunter. Es sind doch Ergebnisse, die er liefert, die man sofort anwenden und nutzen könnte. Ich sehe die Aufgabe der Staatssicherheit auch darin, dafür zu sorgen, dass offensichtliche Fehler im Staat, die an der Basis gemacht werden, so schnell wie möglich nach oben gemeldet werden. Besonders der Minister für Forschung, Spieß, ist ein Unglück für die DDR. Frau Lotte Ulbricht sagte mir einmal, das gesamte Ministerium ist ein müder Laden. So wie es jetzt ist, geht es nicht mehr weiter. Abschließend beklagt sich Ardenne darüber, dass man ihn immer noch nicht zum Nobelpreis vorgeschlagen habe. Ich glaube, von allen DDR-Forschern bin ich derjenige, der die größte Chance hat, diesen Preis für die DDR zu erringen. Um sich andererseits dem Staatssicherheitsdienst gegenüber kooperationsbereit zu zeigen, bietet Ardenne bei einer anderen Gelegenheit seine Dienste als Informant an. Zitat aus einem Protokoll der Staatssicherheit vom November 1978. Am Ende des Gesprächs betonte Professor von Ardenne nochmals, wie bereits in früheren Gesprächen, seine Bereitschaft, Informationen auch für bestimmte Bereiche des Ministeriums für Staatssicherheit aus der Wirtschaft und Wissenschaft zu beschaffen. Er begründet das mit seinen umfangreichen Kontakten und Freundschaften, vor allem in der BRD, die ihm, oft ohne Gegenleistung, Informationen geben, die durchaus für die Volkswirtschaft der DDR von Bedeutung sind bzw. sein können. Handschriftlich wird von einem Major des Staatssicherheitsdienstes vermerkt, äußerste Zurückhaltung und Vorsicht bei Beauftragung zur Informationsbeschaffung. Zur Klarstellung. Ardenne hat der Stasi keine Informationen aus dem Westen beschafft. In der Angelegenheit der drohenden Enteignung seines Institutes tritt plötzlich eine Änderung ein. Im Mai 1972 beschließt Honecker, das Institut nicht zu verstaatlichen. Und das hieß, das Politbüro hat entschieden, es bleibt alles, wie es ist. Wir waren alle froh und glücklich darüber. Das war die eine Seite. Dann kam natürlich die Frage, warum? Wieso? Und dann wurde natürlich spekuliert. Hat Ardenne alte Verbindungen in die Sowjetunion benutzt? hat jetzt plötzlich jemand Angst vor der eigenen Courage bekommen. Ja? Es ist nie hundertprozentig kommentiert worden und aufgeklärt worden, warum es zu dieser Entscheidung kam. Die plausibelste, die wir dann so intern von Leuten aus dem Apparat gehört haben, war, man konnte sich nicht einigen über die Zukunft des Institutes. Wo in diesem zentralistischen Apparat sollte das Ardennen-Institut seinen Platz finden? Und dann hat man ganz pragmatisch angeblich entschieden, soll, ich weiß nicht, ob es stimmt, ein Protokoll geben, wo Honecker dran geschrieben hat, alles lassen, wie es ist, EH. Doch dabei bleibt es nicht. Kurz nach dem Beschluss des Politbüros schickt Honecker den stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates, Herbert Weitz, zu Ardennen. Nach stundenlangem Einreden ringt Weitz ihm schließlich die Einwilligung zur Halbverstaatlichung ab. Das Steuerprivileg entfiel mit dem gleichen Zeitpunkt. Ardennen ist zwischen 1955 und 1970 wie ein Freiberufler mit 20% besteuert worden und hatte damit die Möglichkeit, natürlich enorm viel zu investieren aus dem verdienten Geld. Und damit war auch das Wachstum dieses Hauses, das schnelle Wachstum, zu erklären. Ja. Man hat also am gleichen Tag entschieden, ab sofort wird das Institut besteuert wie die übrige Privatwirtschaft in der DDR. Und das hieß, ab 500.000 Gewinn, 90% kassiert der Staat. Alles, was sie über 500.000 hatten, bedeutet es, sie bekamen von einer Mark einen Groschen und 90 Pfennig hat der Staat kassiert. Das ist für die Wirtschaft ein Todesurteil gewesen, weil ja jede Erweiterungsinvestition damit unmöglich war. Die Absicht wird deutlich. Nachdem Honecker eine Enteignung durch einen Politbürobeschluss vermieden hat, versucht er, das Institut in den finanziellen Ruin zu treiben. Um sein Institut zu retten, wendet er sich nochmals an den Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker. Ardennen bleibt ohne Antwort. Erst im darauffolgenden Jahr, 1987, kann ein Vertrag mit der DDR-Regierung über die Weiterführung des Instituts geschlossen werden. Vereinbart wird eine Teilverstaatlichung. Das Vermögen der Einrichtung wird aufgeteilt in einen privaten und in einen staatlichen Anteil. Auch der Erhalt des Forschungsinstitutes nach seinem Tod ist vertraglich gesichert. Damit endet Ardennens 27 Jahre dauernder Kampf um sein Eigentum. Doch kaum ist dieses Kapitel abgeschlossen, beginnt sich die DDR aufzulösen. Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Überall im Land finden große Protestaktionen gegen den verkrusteten Partei- und Staatsapparat statt. Ardennen hatte schon lange zuvor, trotz seiner großzügigen Privilegien, immer wieder das erstarrte und freiheitsfeindliche System der DDR kritisiert. Nun ergreift er vor einem großen Publikum das Wort. Am 16. Oktober 1989 im Dresdner Kulturpalast. Abkehr, ich sage Abkehr, vom hochbürokratischen Zentralismus, also der zentralen Planwirtschaft, und Übertragung der vollen Verantwortung an die Peripherie, das heißt die Betriebe und Firmen. Beseitigung heutiger Missverhältnisse zwischen den produktiven und unproduktiven Kräften in der gesamten Wirtschaft. Am 18. Oktober 1989 wird Honecker gestürzt. Bald darauf fällt die Mauer. Die DDR bricht zusammen. Das Institut erhält keine Industrieaufträge mehr, auch nicht mehr aus den Ostblockländern. Wieder steht Ardennen vor einer ungewissen Zukunft. Die meisten seiner 500 Mitarbeiter muss er entlassen. Wieder ist er gezwungen, sein Institut neu zu organisieren. Nach vielen Wirrnissen werden 1991 zwei große Einrichtungen neu gegründet. Im medizinischen Bereich das von Ardennen Institut für angewandte medizinische Forschung, eine GmbH. Sie wird von seinem Sohn Alexander von Ardennen als Geschäftsführer geleitet. Und im technisch-physikalischen Bereich die von Ardennen Anlagentechnik GmbH. Ihr kaufmännischer Geschäftsführer ist Peter Lenk, der schon vor über 40 Jahren in Ardennens Forschungsinstitut eingetreten war. Die Anlagentechnik stellt Maschinen her, mit denen zum Beispiel Solarmodule für die Photovoltaik hergestellt werden, wärmedämmende Fensterscheiben und mit denen Kunststoffe und Metalle beschichtet werden. Im Jahr 2005 wurde die von Ardennen Anlagentechnik sogar als erstes ostdeutsches Unternehmen mit dem Innovator 2005 gekürt. Damit werden Firmen ausgezeichnet, die Innovation entwickeln und durchsetzen. Das ist natürlich, ja, wenn man so will, ein Ergebnis unserer Vergangenheit. Und wir uns als Träger dieser Tradition sehen und uns natürlich auch mit dem Namen von Ardennen, den wir, ich sag's mal ein bisschen salopp inzwischen zu einer Marke gemacht haben, die man in den wichtigsten Industrieländern kennt, sind 37 Länder, mit denen wir Exportgeschäfte heute haben. Die größte Neugründung aus dem ehemaligen Forschungsinstitut ist das Fraunhofer Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik. Das Institut verlässt die Immobilien am Weißen Hirsch und arbeitet völlig losgetrennt vom Ardennschen Familienverbund. Manfred Baron von Ardenn stirbt am 26. Mai 1997 im Alter von 90 Jahren in Dresden. Ich erprobte verschiedene Arten von Antennen, auch Telefonleitungen. Wenige Minuten, nachdem ich meinen Draht angeschlossen hatte, brauste ein Feuerwehrwagen zu einem in der Nähe installierten Feuermelder. Meine angezapfte Leitung war mit dem Feuermelder der Feuerwache verbunden. Manfred von Ardenn, Karriere eines Wissenschaftlers. Feature von Paul Kohl. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Katharina Zapatka, Jürgen Thormann und Justus Carrière. Ton und Technik Dietmar Hagen und Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.